Nacht von ihnen träumen. Ihr Anblick wird mir unvergesslich sein. Doch möchte ich beim Abschied nicht versäumen, zu sagen, ich lieb sie allein. Ich werde jede Nacht von ihnen träumen und warten auf ein Wiedersehen. Ich bin dir so gut und mir ist zumut, so als ob seit heute wir uns erst verstehen. Ich hab das Gefühl, bald sind wir am Ziel, das hat einen Grund und er ist schön. Du hast mich noch nie so geküsst, so zärtlich und glühend wie heute. Wenn das keine Leidenschaft ist, hat mein Herz ganz umsonst sich gefreut. Wir zwei sind ein glückliches Paar, doch wird es mir heute erst klar. Ich hab keine Ahnung, was du für mich bist, denn du hast noch nie so geküsst. Wie ein Märchen, wunderbar und schön. Jauchzen zu Tode betrübt sein und vor lauter Sehnsucht Tag und Nacht vergehen. Dann erst beginnst du zu leben, wenn mit Zaubermacht dies Gefühl erwacht, dass die Liebe gibt. Schöner Moment, wenn man erkennt, ich bin von Herzen verliebt. Es ist unbedingt gefährlich, auf die Löwenjagd zu gehen, weil die Löwen äußerst streitbar sind, wenn sie Menschen sehen. Doch ein Mann, der wirklich Mut hat, weiß die Kürze ganz genau. Viel gefährlicher als Löwenzahn ist der Schaum der Frau. Ja, die Frauen sind gefährlich, denn sie stehlen dir das Herz. Doch sie tun's nicht nur aus Leidenschaft, sie tun's auch oft aus Scherz. Selbst der böse Gasparone gar nicht so gefährlich ist, weil man auf den Räuber schießen kann, doch schieß mal, wenn du küsst. Darum nimm dein Herz in Acht, wenn ein roter Mund dir lacht. Falsche Liebe tut's erweh, in der Seele und im Portemonnaie. Ja, die Frauen sind gefährlich, denn sie stehlen dir das Herz. Was für dich die große Liebe war, ist die